Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Der Romanist und Autor Viktor Klemperer, geboren als Kind eines Rabbiners im Jahr 1881 in Landsberg an der Warthe, starb im Alter von 78 Jahren in Dresden. Seine Lebensspanne umfasst eine politisch wechselvolle und grausame Zeit in Deutschland. Klemperer führte ausführlich Tagebuch. Seine Aufzeichnungen beginnen in den ersten Tagen der Weimarer Republik und enden 1960 in der DDR. Die Tagebücher erschienen in den späten 90er Jahren in Deutschland und waren weltweit eine Sensation. Vor allem die Jahre 1933 bis 1945, in denen Klemperer als verfolgter Jude den nationalsozialistischen Alltag beobachtet, machen ihn zum wichtigen Zeitzeugen. Unter dem Titel »Zeugnis ablegen« produzierte Deutschlandradio Berlin im Jahr der Edition des Buches 1996 den Tagebuchtext als sechsteiliges Hörspiel. Klemperer beobachtet die Demütigungen und Ausgrenzungen von Juden im nationalsozialistischen Deutschland bis zu ihrer systematischen Verfolgung und Vernichtung. Seine Ehe mit der nichtjüdischen Eva Klemperer schützt ihn vor der Deportation. Sein Lehramt als Professor für Romanistik an der Technischen Hochschule in Dresden kann er schon seit 1935 nicht mehr ausüben. Der vierte Teil des Tagebuchs beginnt mit dem Jahr 1939. Erschüttert nimmt Viktor Klemperer den Machtzuwachs der Nationalsozialisten nach außen und innen wahr. Die Entrechtung von Juden wird direkter und aggressiver. Sie müssen ihr Vermögen auflisten und alle Dokumente mit Israel und Sarah unterschreiben. Einsamkeit und finanzielle Enge lasten auf dem Ehepaar. Das Auto bedeutet ihnen das letzte Stückchen Freiheit, bis Juden die Autofahrerlaubnis entzogen wird. Von der Gemeinde werden die Klemperers wegen ihres angeblich verwilderten Gartens schikaniert. Sie müssen für mehrere hundert Mark ihren Garten von Fachkräften nacharbeiten lassen. Sie erleben die erste Hausdurchsuchung. Anschließend wird er vor Gericht wegen Waffenbesitzes angehört. Es muss weitergehen und das Tagebuch muss ich weiter wagen. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Zucht und Sitte. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Gesinnungslüsterei. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Demokratisch, jüdischer Prägung. Zeugnis ablegen. Die Tagebücher des Viktor Klemperer. Für den Funk bearbeitet von Klaus Schlesinger mit Udo Samel. Vierter Teil. Die Jahre 1939 und 1940. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Wir übertrugen am Geburtstag des Führers. Der natürlich nicht kam, waren die Polen. 1939. Neujahr, Sonntag. Wir waren gestern zu Fräulein Dr. Klump und ihrer Schwester Hirschel eingeladen. Der Weg bei vielem halbgetautem Schnee unendlich schwierig und teuer. Der Chauffeur kannte mich noch. Sie können nun nicht mehr fahren, Herr Professor. Bemitleidete, schimpfte. Das tun alle, aber alle sagen Heil Hitler. Fräulein Klump erzählte Grausiges aus Frankfurt und ihrer Heimat Ulm. Alle Lehrer vom Philanthropium kamen nach Buchenwald. Hirsch hatte Glück, denn er brach den Knöchel und wurde ins Lazarett gebracht, dort freilich so schlecht geschient, dass ihm nachher der Knöchel noch einmal gebrochen werden musste. Fräulein Klump wurde vom Mob gestoßen und belästigt, Polizei stand unbewegt dabei. In Ulm jagte man den Rabbiner mit angezündetem Bart um den Marktbrunnen und schlug ihm auf die Hände, wenn er nach dem Bart griff. Herr Hirschel war gerade in dieser Nacht im Zug nach Paris. Man wollte ihn herausholen. Ahnungslos, was vorging, setzte er sich energisch zur Wehr, der Schlafwagenschaffner nahm seine Partei gegen die SS-Raudis und so ließen sie ihn durch. In Paris las er am anderen Morgen Extrablätter.